Meine Zuhörer, wenn ein musikalisches Kunstwerk subtile Geschichtsschreibung darstellt, dies ist ein Gedanke von Theodor Adorno, so fragt es sich, wie das in Ravels Musik zum Ausdruck kommt, was übrigens nichts mit irgendeiner Absicht zu tun hat. Von ihrer Weltläufigkeit sprachen wir schon. Hinzuzufügen wäre, dass auch vergangene Epochen vergegenwärtigt werden, vom sogenannten Barockzeitalter bis zu den archaischen Gründen, aus denen gerade bei Ravel immer wieder modale, altertümliche Wendungen aufsteigen. Und solche Vergegenwärtigung des Vergangenen unterscheidet ja unsere Epoche, an deren Beginn Ravel stand, von allen früheren. Zu reden wäre auch von der im ersten und letzten Satz unseres Konzerts zuweilen geradezu besessenen Motorik, wohl einem Reflex der industriellen Technik, die Ravel im Gegensatz zu Bartok ausdrücklich begrüßt hat. Allerdings begegnet sich dieser Reflex, wie bei Stravinsky, auch wieder mit eintönig urtümlicher Beschwörungsrhythmik, wie sie etwa aus Trommelrhythmen bekannt ist. So enthält das sehr Zivilisierte dieser Musik in sich ihre Gegenkraft. Ein bedrohlich antizivilisatorisches Element, das auch in Schocks und plötzlichen Abbrüchen hervorschießt. Wie die Sonatenform harmonisch festgehalten wird, innen aber die konventionelle Harmonik schon in voller Auflösung begriffen ist, so ist es auch mit der Rhythmik. Im Großen, in der Organisation der Form, wirkt bei Ravel alles noch geordnet, ja zuweilen geradezu glatt. Im Kleinsten dagegen ereignen sich immer wieder höchst erregende rhythmische Konflikte, selbst in langsamen Sätzen. Ein merkwürdiges Beispiel dafür ist der zweite Satz dieses G-Dur-Konzerts. Hört man oben hin, so meint man etwas wie einen sehr langsamen Walzer zu hören. Und dieser Irrtum wird auch nirgends aufgeklärt. Es sei denn ganz am Ende, aber das ist kaum hörbar. Der notierte Takt heißt indessen in diesem Satz nicht 1, 2, 3, 1, 2, 3, sondern 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wie tritt nun Ravel persönlich in seiner Musik hervor? Ist aus seiner Musik das Subjekt verbannt, wie man es wohl von manchen Stücken Stravinskys behaupten kann? Eben dies ließe sich nirgends bei Ravel sagen. Vielmehr zieht sich durch alle seine Werke ein ganz persönlicher Grundton, den Ravel allerdings oft zu verbergen trachtet. Fest steht, dass Ravel sich selbst nicht mitteilen wollte, in dem Sinn, wie das manche Romantiker gewollt hatten. Aber trotz aller vordergründigen Ironie, trotz allen Masken, die Ravel sehr liebte, schlägt doch immer wieder ein Ton von Ergebenheit, auch von Trauer durch. Man muss hinzufügen, von Trauer ohne irgendeinen Glaubenstrost. Fast jedes Ravelsche Werk blickt an irgendeiner Stelle den Hörer sozusagen unverwandt mit diesem Ausdruck an. Seine Musik versagt sich aller metaphysischen Spekulation, ist durchaus diesseitig und nicht etwa ein erwartungsvolles Noch nicht, sondern eben mehr ein Ende als ein Anfang. Aber sie ist keineswegs ganz trostlos. Trost erschien schon dem Menschen Ravel im Bild des Kindlichen. Kinder kamen gern zu ihm, zu Zeiten musste er sich ihrer geradezu erwehren. Das Kindliche schlägt auch oft in der Musik durch. Nicht erst in dem Ballett »Das Kind und die Zauberwesen«, sondern zum Beispiel auch im Singsang des Anfangs unseres Konzerts. Auch die Freude an Schlaginstrumenten hat bei Ravel durchaus etwas Kindliches. Doch kommen wir nun auf den zweiten Satz zurück, der uns voriges Mal noch nicht beschäftigte. Martha Argerich beginnt diesen Satz mit vollem Ton und sehr einfach und zart, als ob sie nun, nach dem so schönen wie fliehenden Ausdruck des ersten Satzes, sich nicht mehr zu verbergen trachtet. Und tatsächlich ist ja dieser Satz so etwas wie eine bei Ravel fast einzigartige Ich-Rede. So spielt auch Martha Argerich hier ein ganz offenes »Hier bin ich«. Und da ist kein falscher Ton, kein aufgesetztes Rubato bei ihr. Solcher Ausdruck künstlerischer Wahrheit ist ja der große Prüfstein für jeden Interpreten. Das, wodurch allein er überzeugt. Interpretieren heißt ja zunächst, dass das Subjekt das Objekt völlig in sich aufnimmt, es vollkommen versteht. Die zweite Stufe, dass das Subjekt, indem es das Objekt zu eigen nimmt, sich selbst in ihm wiedererkennt und das nun auch kundgibt, muss notwendig immer wieder völlig verschieden erscheinen. Ein ganz anderes Ravelsches Ich tritt bei dem Pianisten Michelangeli zutage. Es ergreift uns aber nicht weniger als die Darstellung Martha Argerich. Ihr Ausdruck stand in der Mitte von Gleichmut und Trauer, wie es dieser Gesang ja unbedingt zulässt. Bei Michelangeli gibt es nun eine höchst merkwürdige Verschiebung zur dunklen Seite hin. Der Satz klingt wie ein einziges Abschiednehmen, und zwar in klassischer Manier dargeboten. Von Mozart ist ein Brief an seinen Vater überliefert, indem er meint, die linke Hand müsse alle Zeit im Takt gehen, während die rechte sich wie ein Solist frei zu bewegen habe. Man kann auch sagen, indem die linke Hand in klassischer Musik den musikalischen Zeitverlauf im Großen artikuliert und deswegen tendenziell vorwärts drängt, möchte die rechte gerade den Augenblick verweilen lassen, ihn festhalten. Ist nun kaum ein anderer Schluss möglich, als dass die idealen Pianisten der Mozartzeit nicht immer mit den beiden Händen zusammenspielten, was übrigens auch vom Zusammenwirken zwischen Sängern und Begleitern berichtet wird. Mit den Händen nicht zusammen zu sein, wird heute bei der jüngeren Pianistengeneration durchaus moniert, im Gegensatz zur alten Generation. Michelangeli aber setzt dieses Mittel hier noch einmal, wie ich meine, ganz bewusst ein und nicht etwa, um älteres Klavierspiel nachzuahmen oder pathetisch vorzutragen, sondern in diesem Gesang bleibt immer wieder die rechte Hand gleichsam zurückblickend stehen, indes links die Zeit vergeht, gleichfalls wie schleppend. Es entsteht so wiederum ein Ausdruck von Wahrheit, diesmal einer weit schonungsloseren als bei Martha Argerich. Michelangeli zeigt einem tiefsten ermüdetes Ravelsches Ich, das seine Tage im wahrsten Sinn des Wortes dahinschleppt. Plötzlich fällt uns ein, das Konzert bildet ja das Ende von Ravels instrumentalem Schaffen, als Krankheit ihn bereits überschattete. Ich meine nicht, dass Michelangeli dies biografisch darstellen wollte, sondern dass er das in dieser Musik faktisch gehört hat. wieder ist in dieser Musik die Form klassisch und klar bestimmt, denn nach einem Mittelteil setzt eine figurierte Reprise der Melodie ein, dergestalt, dass nun das Orchester die große Melodie spielt. Im Einzelnen freilich ist alles wieder von verwirrender Subtilität, wenn man etwa an die vielfältigen Beziehungen der Hauptmelodie des Mittelteils zur Grundmelodie denkt. Die eine ist abhängig von der anderen und doch nicht wirkliche Variation. Hören Sie nun Martha Argerich noch einmal mit dem zweiten Satz. Achten Sie hier auf Ihre sehr zarte und zugleich äußerst beredte Deklamation, auch Ihre Dynamik im Kleinsten. Die ganze Darstellung des Werkes ist bei ihr kammermusikalisch. In diesem Konzert sind ja den Orchesterinstrumenten, vor allem den Holzbläsern, besondere konzertante Aufgaben gestellt, die man eigentlich im Einzelnen würdigen sollte. Leider geht das über den hier gegebenen zeitlichen Rahmen hinaus. Martha Argerich wird von den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado begleitet. Die Pianistin Martha Argerich spielte den zweiten Satz des Ravelschen Klavierkonzert in G-Dur und wurde von den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado begleitet. Hören wir nun noch in den letzten Satz hinein, der wie meist nicht die Probleme für die Interpretation stellt wie der erste und zweite Satz. Immerhin sind auch hier bemerkenswerte Kontraste zu verzeichnen. Der Pianist Alexis Weißenberg vertraut vor allem der Wirkung seiner wirklich rasanten Technik. Das archaisch Rauschhafte kommt in solchem Tempo natürlich besonders stark zur Geltung. Die Gefahr ist hier eben nur gegeben, nicht den ganzen Ravel, sondern nur einen seiner zweifellos vorhandenen Komponenten zu erfassen. Der Pianist Michelangeli stellt den rhythmischen Elan durchaus auch in den Vordergrund, ohne aber im geringsten einem Rauschzustand zu verfallen. Vielmehr ist seine Motorik immer vollkommen beherrscht. Im Gegensatz zu Weißenberg ist Michelangeli der große Dirigent, der sich nie den eigenen Wirkungen ausliefert. Die Spannung dieses großen Künstlers besteht wahrscheinlich darin, dass Enthusiasmus und Kühle sich vereinen. Und in solcher Durchdringung von Leidenschaft und Distanz liegt ja auch ein wesentliches Ausdrucksmoment bei Ravel. Hören Sie das ganze Presto nun von dem deutschen Pianisten Christian Zacharias. Er hat, was in Deutschland nicht eben häufig ist, einen bedeutenden Ruf als Interpret des französischen Impressionismus. Wenn man dieses Klavierkonzert hört, so erscheint das Finale oft als bloßer Kehraus, als rasanter Strudel von Bewegung als Selbstzweck. Diese Erwartung erfüllt gerade Christian Zacharias nicht, obwohl sich so vermutlich die Wirkung seiner Virtuosität noch steigern ließe. Indessen versucht er, den Presto-Charakter von aller Trübung, allem Rauschhaften zu befreien, ihn transparent zu machen und wie Gläsern erscheinen zu lassen. Ich vermag hier nicht zu entscheiden, ob das eigenste Einsicht ist oder ob eine solche Interpretation im Konsens mit dem Dirigenten Jerzy Staryk zustande kam. Jedenfalls besticht Zacharias kultiviertes Spiel. Bei seinem verhältnismäßig ruhigen Tempo können wir tiefe Einblicke in die feinen Mechanismen des Zusammenwirkens von Klavier und Orchester tun, denen man im größeren Rahmen eigentlich genau nachgehen müsste. Das eigentümlich Klassizistische bei Ravel kommt jedenfalls in dieser Aufnahme von Christian Zacharias mit dem Dirigenten Jerzy Staryk und dem Radiosymphonieorchester Stuttgart ausgezeichnet heraus. Das war Christian Zacharias mit dem Radiosymphonieorchester Stuttgart unter Jerzy Starek. Wenn wir nun zum Abschluss das ganze Konzert in Michelangelis Darstellung hören, so müsste versucht werden, seiner Sonderstellung unter den Interpreten gerecht zu werden. Tatsächlich ist er wohl einer der Pianisten, die über das äußerste, heute überhaupt erreichbare Können verfügen. Es gibt bei ihm nicht den geringsten Gegensatz zwischen technischer Verfügung und musikalischer Konzeption mehr, keinerlei Überhang des einen über das andere, wie doch bei so vielen Pianisten. Jedes technische Detail hat zugleich die höchste gestisch-musikalische Energie und in dieser Balance ist dieses Spiel wohl einzigartig. Ich möchte das an einer Stelle, die wir schon kennen, aus dem ersten Satz zeigen. Hören Sie die Partie zuerst von Weißenberg. Die Begleitung gerät hier durchaus zu laut. Überhaupt scheint der Klang bei weitem zu konkret und zu direkt. Nun Martha Argerich, so grazile Darstellung dieser Stelle. Das eigentümlich instabile, flimmernde ihres Klangs ist gewiss Absicht. Zacharias besticht durch ähnliche Klangschönheit an dieser Stelle. Gleichwohl scheint mir bei ihm aber doch noch nicht der letzte Ausgleich gelungen und diese Melodie ihre letzten Ausdrucksqualitäten zu entfalten. Erst bei Michelangeli ist wohl eine Art absoluter Höhepunkt erreicht. Bestimmt und sehr plastisch beginnend erhebt sich seine Melodie über einem zugleich bewegten und doch gleichzeitig auch stabilen Grund wie ein Schiff auf sanft bewegter Wasserfläche. Wenn etwas später die Melodie selbst noch in die Triller hineingezogen wird, müssen Sie bitte vor allem auf die Vermittlungen zwischen den einzelnen Melodietönen hören. Das klingt dann kaum mehr wie Klavier, sondern etwa wie ein elektronisches Instrument. Man könnte sagen, das Klavierspiel wird hier so weit vorgetrieben, dass sein Klang sich selbst überholt und tendenziell in andere instrumentale Sphären weist. Am merkwürdigsten wirkt vielleicht bei Michelangelis Spiel die Aura der Einsamkeit, die es umgibt. Er spielt zuweilen nicht für das Publikum, sondern hält sozusagen Selbstgespräche, tiefsinnige Monologe oder, wie jemand im Gespräch mir gegenüber einmal äußerte, es ist, wie wenn ein Schlossherr des Nachts allein durch die erleuchtete Bildergalerie geht und seinen Besitz mit Liebe, zugleich aber auch mit Distanz, vor allem aber mit leiser Trauer betrachtet. Hören Sie jetzt das G-Dur-Konzert von Maurice Ravel mit den Sätzen Allegramente, Adagio assai und Presto. Es spielt Arturo Benedetti Michelangeli mit dem Philharmonic Orchestra London unter Ettore Gracias.